Und Pharaon ließ unter seinem Volk ausrufen. Er sagte: O mein Volk, gehört mir nicht die Herrschaft über Ägypten und auch diese Flüsse, die unter mir strömen? Wollt ihr denn nicht einsichtig sein?